Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Mann der Vereinigten Staaten von Amerika. Dicky Dick Dickens, dem Verbrecher mit dem Platinherzen. Dicky Dick Dickens, dem Manne, der über Zeit und Raum hinaus den Gesetzesbrechern aller Nationen als grell strahlendes Vorbild, als leuchtend phosphoreszierendes Idol diente, dient und dienen wird. Im historischen Jahr 1899 geboren, entwickelte er schon in Strampelhosen, kaum den Windeln entwachsen, ein geradezu übernatürlich scheinendes Talent zur Unholderie. Und im Grunde war es auch der Spaß an der Sache, der ihn in späteren Jahren verleitet hatte, dem größten Bandenchef Chicagos, Jim Cooper, in Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt, die Beute eines Bankraubes in Höhe von $800,000 abzulisten. Nach einem Zwischenspiel in der Provinz, bei dem er ein ganzes Polizeiregiment genasführt hatte, führte Dicky Dick Dickens seine Beute in einem gestohlenen Polizeiauto nach Chicago zurück. In seiner Begleitung befanden sich seine Braut, Effie Marconi, und sein väterlicher Freund Opa Crackle, ein alter, liebwerter Farmer, der zwar sein Herz, aber nicht mehr seine Zähne am rechten Fleck hatte. Sag mal, Dicky, mein Jungchen. Ja? Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Nach Chicago. In diesem Auto? Tja, ich weiß noch nicht. Mein guter Junge, ich muss sagen, es war meisterhaft, wie du der Polizei diesen Wagen weggeschnappt hast. In meinen besten Jahren hätte ich das nicht besser gemacht. Die Polizisten in den Keller zu sperren, mit ihrem Wagen den Polizeigürtel zu durchbrechen. Also, mein Kleiner, das ist brillant. Meinst du? Ach, Opa Crackle, jetzt schmeichelst du mir aber. Doch, doch, wirklich, brillant, brillant. Aber ich würde den Leichtsinn nicht zu weit treiben. Ich gebe zu, es ist ein erhebendes Gefühl, in einem erbeuteten Feindesfahrzeug durch die Lande zu brausen. Ja. Stell doch noch einmal die Sirene an, mein Junge. Aber gern. Oh, schön. Herrlich. Ein Ohrenschmaus. Welche Klangfülle, welche Melodieführung. Aber glaubst du nicht, dass es etwas leichtsinnig wäre, mit diesem Auto in Chicago einzufahren? Ja, wenn du mich fragst, ich würde es nicht tun. Ich wollte euch beiden nur eine Freude machen, vor allem Effi. Ach, mir. Na ja, Schatz, ich weiß doch, wie sehr du dich danach sehnst, einmal ohne Handschellen in einem Polizeiauto fahren zu dürfen. Ach, du Lieber. Ich glaube, wir sagten schon, dass Dicky ein gütiger Mensch war. Das Jauchzen des geliebten Frauenherzens galt ihm mehr als die persönliche Sicherheit. Doch wie so oft in unserem unbarmherzigen Leben war es die Vernunft, die den heiß gehegten Wünschen Einhalt gebot. Lass uns doch mal vernünftig sein, mein Jungchen. Was tut denn die Polizei, wenn sie merkt, dass in dem Einsatzwagen Nummer 14 keine Polizisten sitzen? Und sie wird es bemerken, Dick. Natürlich wird sie. Fragt sich bloß, wann. Wenn wir bis dahin in Chicago sind. Wenn aber nicht. Ja, dann sind wir dicke Lackmärten. Aber es würde doch solchen Spaß machen. Das Risiko ist sehr groß. Und unser Einsatz verflixt hoch, Dicky. $800,000. 500,000. Im Moment mal, wieso? Na ja, mehr habe ich nicht mitgenommen, Dick. Die Goldbarren habe ich zurückgelassen. Was? Ja, bist du denn verrückt geworden? Die konnte ich nicht im Koffer verpacken. Waren viel zu schwer. Wie sollte ich das denn schleppen? Ich bin ein alter Mann. Rheuma, Gicht, Ischias. Oh! Wo hast du das Gold, Opa Crackle? Reg dich doch nicht auf, mein Jungchen. Ich habe es gut versteckt, in meiner Schlafstube. Unter der schmutzigen Wäsche, da findet es kein Schwein. Naja, wüsste auch nicht, was Schweine in deiner Schlafstube zu suchen haben. Na eben, siehst du? Und ich denke, wir sollten es ruhig dort lassen. Als unser Altenteil. Schließlich haben wir 500,000 eingepackt. Damit können wir uns schon ein paar Wochen über Wasser halten. Ja, immer noch genug, dass wir es nicht einfach so im Hui in den Wind blasen, Dick. Du hör mal, wir sollten uns von dem Einsatzwagen trennen. So schwer es auch fällt. Hm? Ja, schön. Aber so einfach auf der Straße können wir ihn nicht stehen lassen. Wenn ihn jemand sieht, weiß man sofort, in welcher Richtung wir stiften gegangen sind. Moment mal. Ich wüsste was, mein Jungchen. Ja? Oh ja. Das ist eine gute Idee. Eine glänzende Idee. Ja? Eine brillante Idee. Na, komm, komm, Opa, red schon. Etwa in einer Viertelstunde kommen wir zu einem Seitenweg. Ja? Der geht rechts ab, zu Villa Hillock. Was ist das, Villa Hillock? Ein alter Herrensitz. Seit Generationen wohnt dort die Familie Schein. Du kennst doch die große Waffenfabrik. Schein, Blank und Soundbrock. Ja, natürlich kenne ich die. Nun, mein Junge, zufällig kenne ich Mr. Schein. Mhm. Er hat im Jagdfieber mal einen meiner Hunde erschossen. Mhm. Und ich weiß, dass er zurzeit nicht in der Villa Hillock wohnt. Er hat nämlich noch eine Stadtwohnung. Aha. Du meinst, die Villa steht leer? Ja. Mhm. Und die Dienerschaft? Na, die nimmt er mit in die Stadt. Aber in seiner Garage steht immer eines seiner Autos. Oh, ho, ho, ho, du bist ein alter Gauner, Opa Crackle. Doch leider... Leider, leider... Leider irrte Opa Crackle. Die Villa Hillock stand nicht leer. Im Gegenteil, in ihr herrschte fieberhaftes Treiben. Hier sind noch ein paar Silberleuchter. Lass sie stehen, Babette. Sie machen das Gepäck nur schwer. Na immerhin, 2,3 Kilo Silber, Kleinvieh macht auch Mist. Tu, was ich dir sage. Du bist ja heute wieder in Form, Louis. Halt dein Schnabel. Klopf lieber die Wände ab, ob hier noch irgendein Geheimtresor ist. Hä, Louis? In der Waschkommode da oben, da habe ich noch 3 Taschenuhren gefunden. Sind zwar kaputt, aber pures Gold. Gib her. Oh. Dein Platz ist am Fenster. Du sollst die Straße beobachten und nicht in Waschkommoden herumschnüffeln. Deswegen brauchst du mich nicht gleich zu hauen, Mensch. Tut doch weh. Ach, das hat man nun davon. Das nächste Mal liefere ich die Uhren eben nicht ab. Das nächste Mal, da stecke ich sie ein. Das wirst du schön bleiben lassen, Bonko. Denn du weißt, dass ich dir dein Loch in deinen Bauch knalle. Aus dieser blumenreichen Umgangssprache ersieht man leicht, dass es sich hier um Kollegen von Dicky Dick Dickens handelte. Es waren Louis Kovacek und seine Freunde Bonko und Babbitt aus der Nachbarstadt Milwaukee. Auch sie hatten in Erfahrung gebracht, dass Mr. Chine von der Firma Chine Planks in Soundbrook nur gelegentlich zu seinem Familiensitz hinausfuhr und die meiste Zeit in seiner Stadtwohnung verbrachte. Allerdings hatten sie kein Tauschgeschäft in Autos vor, sondern sie waren dabei, die Villa mit fachmännischer Gründlichkeit nach Wertsachen zu durchsuchen. Nur Mr. Chine selber mochte wissen, warum er überhaupt Wertsachen in dem leerstehenden Hause zurückgelassen hatte. Vermutlich war er gut versichert. Jedenfalls wurden die Bemühungen der 3 Einbrecher von wohlverdientem Erfolg gekrönt. Nachdem der Schmuck der sehr verehrten Frau Gemahlin bereits sichergestellt war, hielten die wackeren 3 nun noch eine Nachlese nach eventuell übersehenen Wertgegenständen. Während so Louis Kovacek und seine beiden Getreuen in der Villa Hillock voll aufbeschäftigt waren. Während gleichzeitig Dicky Dick Dickens den geliehenen Polizeiwagen eben jener Villa Hillock entgegensteuerte, schüttelte sich im Polizeipräsidium von Milwaukee der Distriktkommissar P.W. Brewer, sprich P.W. Brewer. Danke. Und zwar schüttelte er sich vor Lachen. Er hatte gerade mit Kriminalkommissar Hillbilly telefoniert. Um Himmels Willen, Sir, was fehlt Ihnen? Haben Sie sich verschluckt? Sind Sie plötzlich... Oh, alle guten Geister. Miller, Miller, bring dir ein Glas Wasser. Schnell. Wie schneid ich? Amüsiert habe ich mich. Und dieser Hillbilly ist ein Trottel, nein, sowas. Sie kennen doch Hillbilly. Den Kommissar aus Chicago? Richtig. Unser Herr Kollege hat da einen Bock geschossen, mein lieber Mann. Der passt in keinen Sarg mehr. Erzählen Sie, Herr Distrikt Kommissar, erzählen Sie. In der Chicagoer Unterwelt brodelt's wohl gerade ein bisschen. Das wäre ja nichts Neues. Diesmal doch. Denn es ist ein Einzelgänger, der den Stunk macht. Der Mann heißt Dicky Dick Dickens und hat Jim Cooper den Krieg erklärt. Jim, dem Dickköpfigen? Ja. Das muss ja ein schönes Greenhorn sein. Sich mit Jim Cooper einzulassen, ist doch nur eine umständliche Form des Selbstmords. Eben nicht. Dieser Dickens ist klasse. Er hat tatsächlich Cooper $800,000 abgeknöpft. Die ganze Beute eines Bankraubes. Damit ist er aufs Land gezogen. Na, Wetter. Und jetzt hat Jim, der Dickköpfige, unseren illustren Kollegen Hillbilly auf seine Spur gehetzt. Hillbilly geht scharf ran. Mit einem ganzen Polizeiregiment umstellt er die Farm, in der sich Dickens verborgen hält. Und was glauben Sie, was der Himmelhund tut? Da kann ihm wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu kapitulieren. Sie kennen eben Dickens nicht. Der klaut unserem teuren Kollegen ganz einfach einen Einsatzwagen und fährt damit über alle Berge. Ja, und? Hillbilly ist ganz verzweifelt. Wir sind seine letzte Rettung. Wir sollen die Straßen nach Chicago sperren und Dickens abfangen. Das ist doch kein so großes Problem. Gibt's ein Bild von diesem Dickens? Leider nicht. Der Mann ist ausgesprochen kamerascheu. Nun, passen Sie auf, Leutnant Speer. Vermutlich fährt er einen Polizeieinsatzwagen, den EW14 aus Chicago. Es ist aber auch möglich, dass er sich unterwegs ein anderes Auto besorgt. Deswegen müssen wir jeden Wagen anhalten, der in Richtung auf Chicago fährt. Ach, du lieber Himmel. Ja, eine Heidenarbeit. Aber es hilft nichts. Papiere prüfen, Gepäck untersuchen. Es ist anzunehmen, dass er eine Menge Bargeld mit sich führt. Ja. Wir errichten Straßensperren an 8 Punkten. Jawohl. Sämtliche Straßen werden abgeriegelt. Auch die Nebenstraßen. Richtig. Meldefahrer halten Verbindung zwischen den einzelnen Kontrollpunkten. Selbstverständlich. Jeder Wagen wird angehalten. Jawohl. Achtet besonders auf Polizeifahrzeuge. Die Aktion wird erst beendet, wenn Dickens gefasst ist. Klar? Klar. Während alle verfügbaren Polizeistreitkräfte von Milwaukee ausrückten, um Straßensperren zu errichten, während sich Dickie Dick Dickens, die neue Gefahr nicht ahnend, der Villa Hillock näherte, waren Louis Kovacek und seine Freunde nahezu am Ende ihrer Arbeit angelangt. Geheimtresor ist Fehlanzeige, Louis. Ich habe jetzt sämtliche Wände dieses verflixten Hauses abgeklopft. Na ja, dann lassen wir es. Wir sollten noch einmal in die Küche gehen. Vielleicht finden wir im Kühlschrank etwas zu essen. Red nicht aus dem Blödsinn, Bonko. Blödsinn? Mann, oh Mann, ich hab vielleicht einen Kohldampf. Du sollst die Straße beobachten, Bonko. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja, doch. Wenn man gar zu lange auf die Straße sieht, stirbt bald jemand in der Verwandtschaft. Du immer mit deinem albernen Aberglauben. Was quasselt ihr bitte für einen Käse? Wir verlieren nur Zeit. Hast recht, an die Arbeit. Hier gibt's doch keine Arbeit mehr. Wir haben alles abgegrast. Ich schlage vor, wir nehmen die Silberleuchter und hauen ab. Babbitt, du machst mich noch wahnsinnig mit deinen Silberleuchtern. Oh, Mensch, Kinder! Jetzt sind wir im Eimer. Was denn los? Polente. Was? Frag nicht so dämlich. Schau doch zum Fenster raus. Dort kommt ein Polizeiauto. Der aufmerksame Hörer weiß bereits, dass am Steuer dieses Polizeifahrzeuges kein anderer als Dickie Dick Dickens saß. Los, Jungs, zu unserem Wagen. Vielleicht schaffen wir es noch. Oje, oje. Sieht man Polizei zu Fuß? Weiß man, dass man rennen muss? Doch kommt die Polizei im Wagen. Hat dein Stündlein bald geschlagen. Ach was, Käse, raus doch! Acht, Jungs, acht. Tempo, Jungs, Tempo. Das kriegen wir noch. Los, Babbitt, gib Gas. Oh, verdammt, du hast gut reden, der Motor springt nicht an. Sieh doch, Dick, da ist jemand. Verflucht nochmal. Ich denke, die Villa steht leer. Ich kann mir das auch nicht erklären. So kannst du dir nicht erklären. Ja, was machen wir denn jetzt? Du musst umkehren, Dick. Falsch. Damit würden wir uns nur verdächtig machen. Nein, nein, wir tun ganz harmlos. Wir fragen nach dem Weg, sagen einfach, wir haben uns verfahren. Hölle und Zinnober, was ich krieg das Ding nicht in Gang. Weil du mit dem Wagen nicht umgehen kannst, du Esel. Komm, lass mich ran. Oh, ja, ja, ja. Zu spät, zu spät. Sie sind schon da. Wir sind geliefert. Holle Memme, los, raus aus dem Wagen. Pistolen entsichern, Feuer frei. Ein kühner Entschluss von Louis Kowalczyk. Und wir müssen ihm das Zeugnis eines wohltalentierten Nachwuchsverbrechers ausstellen. Nun freilich, er konnte nicht ahnen, wen er da vor Kimme und Korn seiner Pistole genommen hatte. Aber zählt das nicht zu den ständigen Risiken unseres Lebenskampfes? Wann weiß man schon, gegen wen man schießen muss? Drei Augenpaare also richteten sich auf den Polizeiwagen. Drei matt schimmernde Pistolenläufe glitzerten in der gleißenden Sonne. Drei Daumen tasteten sich zum Sicherungsbügel und brachten ihn mit leisem Klicken in die Stellung FF, feuerfrei. Drei Zeigefinger krümmten sich um den Abzugshahn. Drei schwarzglänzende Pistolenmündungen gähnten drohend Dick Dickens entgegen, als er sein Fahrzeug zum Halten brachte. Ahnte er etwas von der Gefahr, in der er und seine Lieben schwebten? Es scheint beinahe so. Kinder, hier ist was mulmig. Duckt euch! Verdingst noch mal! Seid ihr verletzt? Nein, mein Junge. Und Effi? Auch nicht. Ruhe bewahren, ihr beiden, hört ihr? Was haben die denn vor? Das ist doch einigermaßen leicht zu erraten. Wir müssen raus aus der Kutsche. Wenn die den Benzintank treffen, sind wir gewesen. Wir müssen versuchen, zum Hauseingang zu kommen. Dort haben wir Deckung. Effi, du läufst zuerst. Ich gebe dir Feuersicherung. Gut, Dick. Ich laufe los. Hals- und Beinbruch. Gut gemacht, Dick. Es ist in Sicherheit. Du, im Handschuhkasten sind noch zwei Pistolen, Opa. Steck sie in die Tasche. Wenn du im Hauseingang bist, gibst du mir Feuersicherung, ja? Mach ich, mein Junge. Keine Angst. Gut. Das Schießen habe ich noch nicht verlernt. Also bis gleich. Ist gut, hau ab. So, das wäre auch erledigt. Ja, ich komme schon. Verdammt! Die rennen alle zum Haus. Warum schießt du denn nicht, Bongo? Ich bin in Deckung. Oder glaubst du, ich habe Lust, eine verblättert zu kriegen? Quatsch, die knallen doch nur in die Gegend. Wenn ich nun aber zufällig in dieser Gegend stehe? Kinder, Kinder, wir müssen abhauen. Ja, klar müssen wir das. Weiß der Teufel, was die vorhaben. Oh, jetzt ist der Dritte glücklich auch im Haus. Verdammt nochmal. So, ihr beiden, da bin ich. Ist bei euch alles klar gegangen? Nein. Opa Keigl hat's erwischt. Ach, nichts Schlimmes, mein Junge. War nur ein kleiner Kratzer am Arm. Hier, Effi, nimm meine Kanone und schieß ein bisschen, damit die da draußen bei guter Laune bleiben. Ja, gern. So, Opa, nun lass mal sehen. Ach, kümmere dich nicht um mich, mein Jungchen. Es ist wirklich nichts. Au! Ach, komm. Pass lieber auf Effi auf. Das Mädchen wird leichtsinnig. Effi, geh in Deckung. Schon gut, Opa. Dick, ich glaube, die verkrümeln sich. Na, ist auch das Beste, was sie tun können. Sonst knall ich ihnen die Sägespäne einzeln aus dem Kopf. Na, ich glaube, es ist wirklich nur eine Fleischwunde. Effi, das Verbandspäckchen. Ja, ich hab's rausgesucht. So, Opa, das haben wir gleich geschafft. Tut's noch weh? Oh, kein bisschen. Au, au! No. Kein bisschen, wollte ich sagen. Du, Dick, die gehen zu unserem Wagen. Was? Zu unserem Wagen? Ja, doch. Ja, sind die denn? Verdammt, ich. Entschuldige, Opa. Lauf zu, mein Junge, lauf zu! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Schießt er nicht blendend? Ja, aber er trifft leider nicht. Dicky Dick Dickens ganze Schießkünste nützten nichts. In Fachkreisen wird sogar angenommen, dass Dickens in diesem Moment seinen eigenen Weltrekord im Dauerschnellschießen von 132 Schuss in der Minute eingestellt hat. Eine Leistung, die leider nicht einmal theoretischen Wert hat, da das Schießen nicht unter den von der Interlipo, der Internationalen Liga für Pistolenschützen, festgesetzten Wettkampfbedingungen stattgefunden hat. Praktischen Wert hatte das Schießen allerdings auch nicht, denn an dem gepanzerten Polizeifahrzeug prallten die Schüsse ab wie Regentropfen auf einem Blechdach. Der Mann, er schießt. Halt den Schnabel, du Feigling. Wenn er aber trifft, das wäre doch ärgerlich. Und so was filmen die Soldaten. Bongo, du zitterst ja. Hast du Angst? Nein. Ich friere ein bisschen. Aber ich habe ja gleich gesagt, es geht schief, habe ich euch gesagt. Ich bin heute mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Mir ist eine Katze über den Weg gelaufen. Ich habe eine Spinne im Frühstückscafé gefunden. Und der Schornsteinfeger, den du gesehen haben willst, der war nämlich gar nicht im Dienst. Jawohl. Ja, du bist ein Quatschkopf. Ja, hättest du nur auf den Quatschkopf gehört, dann hättest du nicht mit der Polizei zu tun bekommen. Oh, weiß der liebe Kuckuck, was da noch nachkommt. Es kommt nichts nach. Wir sind schon in Sicherheit. Also, ich würde das nicht sagen. Oh, bitte. Da haben wir schon. Was ist denn? Na, schau doch zum Fenster raus. Was? Schäfchen zur Rechten. Oh. Na, wenn das kein schlimmes Ende nimmt, ich sag euch, zum Ärger bekommen wir auch noch den Kummer dazu. Was denn für ein Ärger? Sei froh, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Und unsere Beute? Der ganze schöne Schmuck von Mrs. Chine. Alles zum Teufel. Oh, ich könnte mich vor Wut in den Bauch beißen. Ach, in den Bauch beißen könnte ich mich vor Wut. Unsere ganze Beute, $500,000 zum Teufel. Wie gut, dass ich wenigstens die Goldbarren zu Hause versteckt habe. Zumindest in Ordnung, Dick. Warum springt denn der Kasten nicht an? Ist ja wurscht. Gehen wir zu Fuß. Nun beruhige dich mal wieder, Jungchen. Bist ein tüchtiger junger Mann, hast eine große Karriere vor dir. Und was sind schon 500.000? Die machst du doch im Handumdrehen. Ah, verflixt, woran kann dir das nur liegen? Vielleicht kein Benzin mehr? Na, dann guck doch mal in das Gepäckfach, ob dort kein Reservekanister ist. Ja, bin ja schon dabei. Mensch, Opa, komm mal her. Was ist denn? Komm, guck mal da rein. Sieh dir das an. Schmuck, Juwelen, Armbänder. Ein goldenes Tischfeuerzeug, eine Perlenkette, ein Brillantdiadem. Junge, was ist denn? Du, Effi, was glaubst du, wer die drei Leutchen waren, die mit unserem Wagen abgedampft sind? Hä? Kleine Kollegen von uns. Die haben die Villa ausgehoben und hier ist ihre Beute, ein Haufen Schmuck. Auf was für Ideen die Menschen kommen. Wenigstens ein Trostpflaster für die 500.000. Und hier ist auch ein Benzinkanister für die Heimfahrt. Na, dann wollen wir mal. Was ist denn hier los? Eine Verkehrsstockung. Vielleicht ein Unfall. Ach, wird schon nichts Besonderes sein. Du siehst ja, die anderen Autos müssen auch halten. Zum Teufel auch, ich sag's da, Polizei. Und dabei sind wir extra eine Nebenstraße gefahren. Psst. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Wachtmeister, was gibt's denn? Ich muss Sie leider um Ihre Papiere bitten. Ach, eine Führerscheinkontrolle? Nein, mein Herr, wir suchen eine bestimmte Person. So? Ist denn was passiert? Ein Bankeinbruch. Ach, meinen Sie den von der Farmers Bank von Chicago? Allerdings. Wenn Sie mir jetzt bitte Ihre... Heißt der Mann nicht, warten Sie mal, Dickens oder so ähnlich? Dicky Dick Dickens. Ja. Aber woher wissen Sie das? Nur man liest doch Zeitung. Und den haben Sie immer noch nicht gefangen? Er hat sich unserem Zugriff entzogen. Zuletzt ist er in einem Einsatzwagen der Polizei gesehen worden. Ach, was? Aber wir müssen annehmen, dass er sich inzwischen ein anderes Auto besorgt hat. Na, so ein Schwein. Deswegen werden alle Fahrzeuge kontrolliert. Naja, das ist ja nun geschehen. In meinem Wagen ist er jedenfalls nicht. Guten Tag. Moment. Ich habe Ihren Führerschein auch nicht gesehen und auch die Ausweispapiere der anderen Herrschaften, bitte. Ach ja, Sie haben noch nicht... Ja, hier. Wo ist denn nun mein Führerschein? Jack! Heißen Sie zufällig Jack? Ja. Ihr Kollege hat Sie gerufen, dort auf dem Motorrad. Ja, das hat Zeit. Wenn ich erst mal Ihre Papiere sehen darf. Ja, wie Sie wünschen. Zum Kuckuck. Ich weiß doch ganz genau, dass ich den Führerschein eingesteckt habe. Hallo, Jack. Eine wichtige Meldung vom Chef. Ja. Vielleicht suchen Sie den Führerschein inzwischen heraus. Ich komme gleich wieder. Ja, aber natürlich gern. Opa Crackle. Ich habe die Pistolen wieder in den Handschuhkasten gelegt. Um Himmels Willen, du wirst doch nicht... Na, was bleibt mir denn anderes übrig? Na los, gib her! Ich nehme den Mann, der den Führerschein sehen will. Du nimmst den Gradmelder. Los, entsichern! Er kommt schon. Haben Sie besten Dank, meine Herren. Ich brauche die Papiere nicht mehr. Und entschuldigen Sie bitte den Aufenthalt. Wie? Ja, denken Sie sich, man hat diesen Dickens gefasst. Ja, Ist denn das die Möglichkeit? Ja, auf der Hauptstraße. Wir haben ja überall Straßensperren errichtet, nicht wahr? Ja, und da haben sie ihn abgefangen, diesen Dickens. Und zwei Kumpane. Sie fuhren sogar noch das Polizeiauto, das sie geklaut haben. So, was? Dickens leugnet natürlich alles, schwört Stein und Bein. Er hieße gar nicht Dickens, sondern Louis Kovacek. Was Sie nicht sagen, sowas aber auch. Dabei hat man 500.000 Dollar von dem gestohlenen Geld gefunden. Na, da nützt kein Leugnen. Sehen Sie, ich sag ja immer, auf unsere Polizei können wir uns verlassen. Also dann, gute Fahrt, meine Herren. Heißen Dank, Herr Wachtmeister. Ja, Empfehlung auch an den Herrn Kommissar. Und so machte denn ein allgemeines Aufatmen die Runde. Nicht nur Dicky Dick Dickens und seine Getreuen, auch die Polizei atmete auf, denn sie war ja der Meinung, den Richtigen erwischt zu haben. Genauso wie die Öffentlichkeit. Chicago Daily News. Der Bankräuber von Chicago gefasst. Dicky Dick Dickens verhaftet. Beute von 500.000 Dollar beschlagnahmt. Chicago Daily News. Dicky Dick Dickens verhaftet. Der Bankräuber von Chicago gefasst. Und weiter verbreitete sich das Aufatmen, verbreitete sich bis hinab in Chicagos Unterwelt. Das zum Beispiel war das Aufatmen von Jim Cooper, dem Anführer der mächtigsten Verbrecherorganisation von Chicago. In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt. Ihn stimmte die neue Kunde so fröhlich, dass er sogar ein zweites Mal aufatmete. Warum atmest du so, Jim? Sie haben ihn. Oh, wirklich? Ja. Sie haben ihn. Da freust du dich, was, Jim? Und ob. Fantastisch, Sie haben ihn. Na, Jimmylein, da gratuliere ich dir von ganzem Herzen. Danke, Grit. Kauf dir ein Kleid. Oh, aber das wollte ich damit... Oh, danke. Aber ein teures. Jimmy, Liebster. Nun treu dich und schick mir Harry rein. Ja, Jim. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du, Jim. Na, was denn noch? Wer hat eigentlich wen? Na, mach doch deine Glotzeichen auf und guck in die Zeitung. So. Ja. Mundkalb. Typisch. Was gibt's denn, Jim? Ja, zum Teufel liest denn keiner von euch ungebildeten Menschen die Zeitung? Sie haben ihn, Harry! So, wer wen? Tussle! Die Polizei hat Dicky Dick Dickens verhaftet! Na, das ist aber ein großer Tag für uns, Chef, was? Das müssen wir feiern. Richtig, mein Junge. Bist doch intelligent. Die ganze Belegschaft, hä? Ja, organisiert das, Harry. Sag den Leuten Bescheid. Ja. Blas alle Unternehmungen ab. Miete einen Saal, engagier eine Kapelle, lade auch Ehrengäste ein. Ja, jeder, ja, der länger als 2 Jahre im Kasten gesessen hat, ist herzlich willkommen. Getränke gehen auf Firmenrechnung. Wieder einmal brach eine jener seltenen Nächte an, da Chicago, die Millionenstadt, auf einen ihrer prickelndsten Reize verzichten musste. Auf die obligaten nächtlichen Verbrechen nämlich, die, wie wir alle wissen, diese Stadt weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus berühmt gemacht haben. Kein Einbruch, kein Diebstahl, kein Mord, kein Überfall, keine Erpressung. Ja, es schien, als läge das pikante Nachtleben der herrlichen Millionenstadt völlig darnieder. Allenthalben herrschte beklemmende Ruhe, denn die vielköpfige Schar der Gesetzesbrecher hatte sich zu friedlichem Feiern zusammengefunden. Das Wort hat Jim Cooper! Kollegen, Kameraden, Freunde. Ihr wisst, ich bin kein Freund von vielen Worten. Jedoch hat sich heute ein Ereignis begeben, das gebührend zu würdigen ich für meine Pflicht halte. Kollegen, seit einiger Zeit hat sich in unserem wohlorganisierten Verbandsleben ein Parasit eingenistet. Ein Parasit, der sich, wie in längst überholten Zeiten, auf eigene Faust und ohne jede Rücksicht auf die organisierten Arbeitskollegen in unserem Beruf beschäftigt hat. Ein Taschendieb von Beruf, sehr talentiert, das muss man zugeben, aber ein Parasit, ein Wegelager unter uns ehrlichen Banditen. Ja, Kollegen, wen meine ich wohl? Ihr alle kennt seinen Namen. Dicky Dick Dickens. Ihr alle wisst, wie schädlich Einzelgänger für die Allgemeinheit sind, wie sie im Trüben fischen, ohne gesät zu haben, wie sie im Dunkeln schleichen und uns den wohlverdienten Lohn streitig machen. Kollegen, auch Dickens war so ein Dunkelmann. Jawohl. Wer von uns kann sagen, ihn je zu Gesicht bekommen zu haben? Hui. Ja, ich selbst habe ihn einmal gesprochen, jawohl, aber er hatte nicht den Mut, sich zu erkennen zu geben. Es war tiefe Nacht und er hüllte sein Gesicht in Finsternis. Typisch für so jemanden, sage ich. Aber Dicky Dick Dickens hat sein Unwesen die längste Zeit getrieben. Denn Dicky Dick Dickens ist heute von unserer geschätzten Konkurrenz der Polizei verhaftet worden. Zur gleichen Stunde aber schlich auf leisen Pneus ein Wagen durch die nächtliche Stadt. Am Steuer saß Dicky Dick Dickens, ihm zur Seite seine treu ergebene Braut Effi Marconi, auf dem Hintersitz in tiefem, erholsamen Schlaf gehüllt, sein väterlicher Freund Opa Crackle. Vor einem einsamen Mietshaus in einer einsamen Straße, eines einsamen Viertels der Millionenstadt, hielt das Fahrzeug an. Es war das Haus der in der Unterwelt wohlbekannten Pensionsvermieterin Mami Turbo Dutch. Ach, ach je. Nein, ist denn das die Möglichkeit? Da bin ich aber wirklich... Oh, Mr. Na, Dickens. Na, Mami Turbo Dutch, nun komm mal wieder zu dir. Sehe ich denn aus wie der Leibhaftige, dass du so entsetzt bist? Oh, entsetzt, sagen Sie? Oh, Mr. Dickens, ganz im Gegenteil. Ich bin erfreut. Ja. Nein, wenn Sie wüssten, wie sehr ich mich freue. Ja. Ich hatte schon geglaubt, die 5000 Dollar, die Sie mir versprochen haben, kriege ich nie. Aber jetzt sind Sie ja wieder da. Oh, nicht etwa, dass ich auf das Geld aus wäre. Oh nein, beileibe nicht. Ja. Na, Sie kennen mich ja. Sie wissen, dass ich sowas etwa nie denken Na, könnte. Na, nie, das weiß ich ja. Und auch das Fräulein Effi, herzlich willkommen. Guten Abend, Mami Tabadatsch. Du siehst, Dixie ist noch ganz die Alte. Sie aber auch, Fräulein Effi. Immer treu, immer anhänglich. Also das nenne ich die wahre Liebe. Naja, Mr. Dickens, Sie brauchen ja auch einige Hilfen. Allein können Sie gewiss das viele Geld nicht tragen. Ja. Oh, was habe ich mich für Sie gefreut. Nicht etwa... Weil Sie mir die 5000 Dollar versprochen haben, auch bewahre ich. Ich habe nur an Sie gedacht und an Ihren Erfolg. Siehst du, habe ich mir gesagt, wer tüchtig ist, der bringt's auch zu was. Und die 5000 Dollar, die wird er dir schon geben. Der ist ja ein Ehrenmann, der Dickens. Da brauche ich ja kein einziges Wort zu sagen. Ja, ich könnte mich auch nicht erinnern, dass Sie das bis jetzt schon getan hätten. Aber Sie kriegen schon Ihr Geld. Aber davon redet doch niemand. Natürlich, wenn Sie es mir gleich geben wollen, wäre ja alles in Ordnung. Aber das hat noch Zeit. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Sonst könnten Sie ja direkt denken, ich wäre scharf auf die Piepen. Aber, wer wird denn so schlechte Sachen von Ihnen denken? Eben, sage ich ja. Ich meine, wenn man... Ja, Mami Turbo Dutch, ich glaub dir's. Sag, hast du ein paar Zimmer frei? Für Sie immer, Mr. Dickens. Sie wissen ich weiß. Ich brauche 3 Stück. 3? 1 für Effi, 1 für mich und 1 für einen alten Freund, Opa Crackle. Er liegt unten im Wagen und schläft. 3 Zimmer? Ja. Ja. Ja, das ließe sich machen. Na fein. 2 meiner Mieter sind nämlich vorige Woche ausgezogen. 10 Monate hat der eine, 6 Jahre der andere. Tja, das Schicksal ist hart. Noch etwas. Es soll möglichst nicht bekannt werden, dass wir bei dir wohnen, ja? Aber ich bin doch verschwiegen wie eine geschlachtete Forelle. Mhm. Auch unsere hiesigen Kollegen sollen nichts erfahren. Natürlich nicht. Und vor allem Jim Cooper. Oh, Jim Cooper. Och, der wird Augen machen, wenn ich ihm das erzähle. Die haben doch heute eine große Feier, Jim Cooper und seine Bande, in der Shotgun Barrel Hall. Zu Deutsch etwa Revolverfass-Bierhalle. Eine Anspielung auf die unter harten Männern übliche Methode des Bierfassanstiches. In der Shotgun Barrel Hall? Ja, was feiern die denn dort? Na, sie feiern ihre Verhaftung. Steht doch in allen Zeitungen. Dickie Dick Dickens, der Bankräuber von Chicago, festgenommen. Ach, Boulevardpresse. Die liebe Polizei hat in Wirklichkeit jemand anders verhaftet. Sie weiß es bloß noch nicht. Aber das muss ich mir ansehen. Komm, Effi. Wohin? Zur Shotgun Barrel Hall. So. Na komm, Opa Kröckel. Aufstehen. Ach komm doch. Na komm, wir haben zu tun. Warum? Ach, weil eines der moralischen Gesetze der zivilisierten Welt vorschreibt, dass der Mensch arbeitet. Nun komm schon, Opa. Wir haben einen riesen Jux vor uns. Komm. Halt, wohin? Ach, sieh mal einer an. Da steht jemand Schmiere. Was ist denn hier los, Kumpel? Geschlossene Gesellschaft. Wenn ihr ein Bier trinken wollt, müsst ihr schon weitergehen. Jim Cooper hat das ganze Restaurant gemietet. Jim Cooper? Guck mal, wie geht's denn dem alten Jungen? Oh, seid ihr etwa auch aus der Branche? Und ob? Was feiert ihr denn? Die Verhaftung von einem Außenseiter geht mächtig rund da drin. Und ich, arme Schwein, verdurste hier draußen bei lebendigem Leibe. Wo kommt ihr denn jetzt her? Auf geradem Weg aus Sing Sing. Wie viele Jahre habt ihr dort abgesessen? Mehr als zwei? Zwei? Mit solchen Kleinigkeiten geben wir uns gar nicht ab. Dann dürft ihr rein. Dann seid ihr Ehrengäste. Ehrengäste von Jim Cooper? Ja, ja, das ist stilvoll. Ach, Kumpel. Ja? Tust mir einen Gefallen. Hm? Bringst mir ein Bier raus, ja? Klar, wird gemacht. Deswegen, Kollegen, erhebe ich mein Glas auf das Wohl der Polizei. Sie hat gute Arbeit geleistet, hat uns von einer Landplage befreit, hat Dickie Dick Dickens verhaftet, auf das Wohl der Polizei. Na dann, Prost, Freunde. Darauf wollen wir trinken. Das ist ein Spaß, was? Prost, Dickie. Alles Gute. Und wenn du mich noch mal beim Namen nennst, drehe ich dir deinen gärtenschlanken Hals um. Bis gleich. Wo gehst du hin? Mich ein bisschen umsehen. Die Polizei, sie lebe hoch! Hoch! Hoch! Aber Jungs, ich fange gerade an, mich hier ein bisschen wohl zu fühlen. Willst du nicht wenigstens ein Glas Bier? Tut mir leid, Opa, wir müssen weg, ehe es die Burschen merken. Ehe die Burschen was merken? Dass sie keine Autoschlüssel mehr haben. Wie? Du hast... Wozu bin ich ein gelernter Taschendieb? Also los, komm! Hallo, Kumpel? Ja? Kann dir leider kein Bier rausbringen. Aber ich habe mit Jim Cooper gesprochen. Du sollst ruhig reinkommen. Wofür sollst du denn jetzt noch Schmiere stehen? Großartig. Das hat Jim Cooper gesagt? Ja, hat er gesagt. Na, dann vielen Dank auch. Bitte, bitte, gern geschehen, bitte. So, der wäre weg. Nun an die Arbeit. Dort drüben ist der Parkplatz. Mensch, Jungchen, das sind doch an die 100 Wagen. Hab auch an die 100 Wagenschlüssel. Jetzt kommt's nur darauf an, dass wir den richtigen Schlüssel für das richtige Auto finden. In der Shotgun Barrel Hall. Ja, das weiß man überall. Ja, da läuft die Kehle voll in der Shotgun Barrel. Es war ein hartes Stück Arbeit, das Dickie und seine Freunde zu bewältigen hatten. In den Kofferräumen der abgestellten Autos fanden sie zum Glück einige Abschleppseile, sodass jeder von ihnen jeweils zwei Wagen in Schlepp nehmen konnte. Trotzdem dauerte es bis zum Morgengrauen, bis sie mit den letzten sechs Wagen auf das Gelände des Gebrauchtwagenhändlers William McGuire einfahren konnten. So, Mr. McGuire, das sind die letzten Wagen. Wie viel sind es jetzt insgesamt? 88. Junge, Junge, da habt ihr aber ein Ding gedreht. Ja. Ich bin ja Nachtarbeit gewöhnt, aber so eine Menge, nee, mein Bester, das ist mir noch nicht vorgekommen. Na, nur haben Sie das auch mal erlebt, nicht? Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich darauf einlassen soll. Wieso? Ja, ja, 4, 5 Wagen in einer Nacht, na ja, die kann man schon umspritzen und frisieren, aber 88. Ach. Ja, da kommt mir ja die Polizei eher auf die Schliche, als ich die nötige Farbe gekauft habe. Ja, die Polizei kommt aber nur, wenn jemand Anzeige erstattet. Ja, das ist klar. Siste. Die Besitzer der 88 Wagen werden sich aber hüten, Anzeige zu erstatten. Verstehen Sie? Kein Wort. Sie haben die Autos selber geklaut. Ach was? Ja. Ach nee. Ja. Ja, aber was sind denn das für Leutchen? Es sind die Leutchen von Jim Cooper. Was? Und darauf können Sie Gift nehmen. So jemand fährt keinen rechtmäßig gekauften Wagen. Wem sagen Sie das, mein Bester? Wem sagen Sie das? Ja, ja, also, wenn die Sache so ist, dann lassen Sie die Wägelchen mal hier. Aber Sie kennen die Bedingungen. Geld gibt's erst, wenn ich was verkauft habe. Also gucken Sie mal in einer Woche wieder rein, ja? Sag mal, Dick, hast du den Verstand verloren? Du erzählst diesem Mann, dass du die Autos von Jim Coopers Bande gestohlen hast? Sonst hätte er sie doch nicht genommen. Och, Dickie, William McGuire ist ein stadtbekannter Hehler für gestohlene Autos. Diese Leute stecken doch alle mit Jim Cooper unter einer Decke. Anzunehmen, ja. Und die wollen es doch nicht mit Jim Cooper verderben. Sicher nicht. Also wird McGuire Jim den Dickköpfigen anrufen und ihm sagen, dass 88 Autos, die Jims Bande heute Nacht gestohlen worden sind, auf seinem Hof stehen. Oh, Effi, mein schlaues Täubchen, wer sagt dir denn, dass ich nicht haargenau das beabsichtige? Wie? Dort drüben ist eine kleine Frühstücksstube. Komm, Kinder, dort haben wir einen herrlichen Logenplatz. Ja, aber warum machst du das, Dick? Vielleicht will ich Jim Cooper nur einen kleinen Denkzettel verpassen. Der wird Augen machen. In der Shotgun Barrel Hall. In der Shotgun Barrel Hall. Da läuft mir die Kehle von der Mensch, Kollegen, das ist ja toll. Du, guck mir mal ins Auge, Harry. Ins Auge. Bin ich nun besoffen? Oder nur betrunken? Betrunken, würde ich sagen. Dann bin ich leider krank. Kollegen, Kollegen, ich sieche, Harry. Ja, er sieht. Ja. Ich bin blind. Mein Augenlicht versagt. Hä? Kollegen, ihr tut mir leid. Jetzt geht's euch schlecht. Ihr habt einen erblindeten Bandenführer. Ja, ich kann nichts mehr sehen. Da drüben haben doch mal unsere Autos gestanden. Ja, natürlich. Jim? Ja? Jim, hilf mir. Hilf mir. Ich bin auch blind. Nein, nein, nein, das glaube ich dir nicht. Doch, doch. Ich bin skeptisch. Harry, ich glaube auch mir nicht, denn ich kann die Straße sehen. Ja, richtig, richtig. Und ich kann dich sehen. Mich? Dich. Ich sehe dich sogar zweimal. Nun, lass uns mal überlegen. Ich würde mich ja gar nicht wundern, wenn ich die Autos doppelt sehen würde. Aber gar nicht. Nein, nein, ich fürchte.